Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Hier, Material. Material, hier. Die Kamera. Die Kamerafrau dahinter. Die Wand. Die Welt. Alles ist irgendwie zusammen. Es ist zusammengehalten. Es gibt irgendwas, was diese Dinge zusammenhält. Sogar so, dass sie längere Zeit da sind. Also Lebewesen vorübergehend, andere Dinge länger als vorübergehend, aber im Grunde genommen auch nur vorübergehend. Aber es gibt tatsächlich Dinge überall. Ja? Es gibt Dinge überall. Aber trotzdem behaupten Kosmologen, das Universum würde sich ausbreiten, würde expandieren. Der Raum würde sich ausbreiten. Und in diesem Raum, mit diesem ausbreitenden Raum, würden sich die Galaxien von uns wegbewegen. Seit 1926 ist das bekannt, dass das Universum sich ausbreitet. Und zwar ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit umso größer, je weiter die Objekte, die wir da beobachten, von uns weg sind. Ja, Menschenskinder, wenn das ganze Universum expandiert, wieso finde ich denn dann immer seltener einen Parkplatz? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich meine, diesen Gag haben wir schon mal gehabt, aber die Frage steht heute im Mittelpunkt der Sendung, warum fliegt nicht alles auseinander in diesem Universum? Ja? Warum fliegt nicht alles auseinander? Was ist der Grund dafür, dass tatsächlich etwas übrig bleibt, das sich als Struktur uns zeigt? Was ist denn das, dieses Auseinander, und was ist hier eigentlich in diesem Zusammenhang eigentlich alles? Ja? Warum fliegt nicht alles auseinander? Wenn das Universum expandiert, warum fliegt nicht alles auseinander? Am Anfang, das kann ich Ihnen sagen, am Anfang des Universums flog alles auseinander. Aber wirklich. Und mit diesem Auseinanderfliegen, ja, da passierte ja was. Mit diesem Auseinanderfliegen nämlich reduzierte sich, dadurch, dass der Raum expandierte, das Universum immer größer wurde, reduzierte sich die Temperatur im Universum. Die Energien wurden kleiner. Und mit immer geringer und geringer werdender Energie im Universum passierte etwas völlig Neues. Während am Anfang die Temperaturen waren außerordentlich hoch, alles gleich war und damit noch nicht mal ein Unterschied zwischen alles und nicht alles, also es gab keinen Unterschied zwischen etwas und was drumherum war, existierte, wurde mit jeder Temperatur, die erreicht wurde, mit jeder niedrigeren Temperatur, bekam das Universum neue Qualitäten. Neue Qualitäten, das heißt, es erschien etwas im Universum, was vorher noch nicht da war. Das hört sich jetzt so abgehoben an. Ist es vielleicht auch, denn wir reden über den Beginn des Universums. Aber am Anfang war alles eins. Es gab also auch nur eine Kraft. Aber mit den immer weiter und weiter absinkenden Temperaturen erschienen neue Kräfte. Aus dieser einen Kraft heraus erschienen neue Kräfte. Die Schwerkraft, die Kernkraft, die die Kerne zusammenhält, die schwache Wechselwirkung, die für den radioaktiven Zerfall in den Kernen verantwortlich ist, ja? Und die elektromagnetische Wechselwirkung, die dafür verantwortlich ist, dass es Licht gibt, dass es Teilchen gibt, die zusammenhalten aufgrund ihrer unterschiedlichen Ladung. Dass wir hier sind, hier, Holz, Kohlenstoff und so weiter, verdanken wir gewissen Wechselwirkungen und sonst nichts erstmal. Das ist jetzt natürlich völlig unromantisch. Ja? Ich will sie auch nicht als Kohlenstoffeinheiten bezeichnen, um Gottes Willen. Aber de facto ist es so. Ja? Das heißt, die Strukturen im Universum, alles was da ist, muss erklärbar sein aus dem Spiel dieser unterschiedlichen Wechselwirkungen untereinander. Deswegen fliegt nicht alles auseinander. Das, was für die Expansion des Raumes verantwortlich ist, dieses großräumige Etwas, was dazu geführt hat, dass das Universum überhaupt in die Welt gekommen ist, ja, und nicht gleich wieder zusammengestürzt ist, das ist eine Geschichte. Aber diese Kraft, die damit zusammenhängt, dass das Universum auseinandergeflogen ist, die ist auf den kleinen räumlichen Skalen, hier Schwamm, Tisch, Harald und so weiter, ist diese Kraft unerheblich. Ja? Ich werde nicht von meiner eigenen Schwerkraft zum Beispiel zusammengehalten, sondern von elektromagnetischen Wechselwirkungen. Wenn ich gegen die Wand renne, na, dann sind es vor allen Dingen meine Elektronen, die mit den Elektronen der Wandatome wechselwirken. Deswegen knallen wir aufeinander. Die Stabilität von Materie, die hängt gar nicht von der Expansion des Raumes ab. Das ist völlig unerheblich. Und tatsächlich ist es so, wenn man sich jetzt also mal dieses, ich mache das jetzt mal, also dieses Gedankenexperiment, nehmen wir mal an, ich stünde am 55. Stockwerk von irgendeinem großen Hochhaus und würde mich runterstürzen. Ja? Was passiert? Sie können sich das schon vorstellen. Ich falle. Ja? Ich falle die ganze Zeit und das heißt, es wirkt zunächst mal nur die Schwerkraft. Aber ich falle eben nicht bis in den Erdmittelpunkt, sondern zwischendurch passiert natürlich was. Und Sie wissen auch was. Nämlich eine Wechselwirkung schlägt zu, nämlich meine Wechselwirkung, also die Wechselwirkung meiner Atome mit den Atomen der Oberfläche. Und diese Wechselwirkung, die elektromagnetische, ist nämlich viel, viel stärker als die Schwerkraft. Und zwar um einen gewaltigen Faktor stärker. 10 hoch 38. Das heißt, die Kraft, die zwischen geladenen Teilchen wirkt, nämlich den positiv geladenen Atomkernen, und den negativen Elektronen ist unglaublich viel stärker als die Kraft zum Beispiel, die dazu führt, dass ab einer bestimmten Masse eine Gaswolke und ihr eigenes Gewicht zusammenbricht. Die Schwerkraft ist die schwächste aller Wechselwirkungen. Und da die Schwerkraft die erste Kraft im Universum war und sie auch mit dafür verantwortlich ist, wie das Universum sich ausbreitet, ist die Expansion des Raumes im Wesentlichen eine Frage, wie viel Gesamtmasse das Universum hat. Hat das Universum sehr viel Masse, dann wird die Expansion des Raumes natürlich abgebremst durch die anziehende Kraft der Gravitation. Die zieht ja nur an, ist ja irre, ne? Das ist die einzige Kraft, die nur anzieht. Aber die lokale Stabilität von irgendwas, hier, ja, die lokale Stabilität, die ist eine Sache der elektromagnetischen Wechselwirkung. Deswegen fliegt nicht alles auseinander, weil es in diesem Universum eine Hierarchie von Kräften gibt. Die Schwerkraft ist die schwächste aller Kräfte. Die elektromagnetische Kraft ist schon deutlich viel stärker als die Schwerkraft. Aber damit es überhaupt dazu kommen kann, dass diese leichten Elektronen sich um die Atomkerne herum bewegen können, müssen die Atomkerne stabil sein. Und das ist ein Problem. Haben wir schon mal gesprochen, ich mache es ganz kurz. Atome bestehen aus Protonen und Neutronen. Die Protonen vor allen Dingen sind positiv geladen. Wieso halten die in diesem kleinen, winzig kleinen Bereich des Atomkerns überhaupt zusammen? Wieso fliegen sie nicht auseinander? Das heißt, es gibt einen winzig kleinen Bereich im Universum, da dominiert nicht die elektromagnetische Wechselwirkung und nicht die Gravitationskraft, sondern es gibt die starke Wechselwirkung. Damit es also überhaupt zur elektromagnetischen Wechselwirkung kommen kann, zwischen den geladenen Teilchen, muss, wenn es sich um ein Atom handelt, natürlich ein Atomkern vorhanden sein und der wird zusammengehalten von der starken Wechselwirkung. Und diese starke Kraft, die starke Wechselwirkung, die ist nochmal 100-mal stärker als die elektromagnetische Wechselwirkung. Also haben wir, das ist sozusagen die stärkste aller Kräfte. Alright. Dann gibt es noch dazwischen eine. Die ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, ist die sogenannte schwache Wechselwirkung. Die schwache Wechselwirkung, die ist ja, in gewisser Weise eines der Stiefkinder, wenn man das so beschreiben will, nämlich ein Hunderttausendstel. Die hat also ungefähr ein Hunderttausendstel die Stärke von der starken Wechselwirkung. Also wir haben eine Klassifikation von Kräften, starke, elektromagnetische, schwache und Schwerkraft. Und jetzt kann man sich zum Beispiel die Frage stellen, nehmen wir doch mal an, eine dieser Kräfte wäre ein bisschen anders, als sie tatsächlich momentan ist. Ja? Wo würde sich an der Welt irgendwas ändern? Ja? Kann man ja mal spielen, nur mal für Spaß. Ja? Man würde also zum Beispiel die Schwerkraft ein bisschen größer machen. Ja? Nur für Spaß. Was würde passieren? Würden wir an der Schwerkraft etwas verändern, dann, kann ich Ihnen schon mal sagen, wären Sie gar nicht da. Ich auch nicht. Die ganze Fernsehsendung gäbe es gar nicht. Also die Frage, ob die Schwerkraft stärker sein könnte, die erledigt sich automatisch dadurch, denn was passiert? Die Atome wären davon nicht betroffen. Das ist alles kein Problem. Also hier unsere Stabilität wäre davon nicht betroffen. Aber die Stabilität eines Sterns wäre davon betroffen. Denn ein Stern hat ja was damit zu tun, dass er unter seinem eigenen Gewicht zusammengefallen ist. Aber wenn ich jetzt die Schwerkraft stärker mache, dann drückt also die Schwerkraft stärker auf die inneren Teile des Sterns. Die Fusionsreaktionen, die sich im Sterninnern abspielen, würden sich schneller abspielen. Der Stern hätte eine Lebensdauer, die viel zu gering wäre, als dass auf einem Planeten mit dem Namen Erde zum Beispiel sich Leben hätte ordentlich entwickeln können. Ja? Das wäre die eine Geschichte. Die andere Geschichte wäre allerdings, dass die Wechselwirkung der Planeten mit dem Stern ebenfalls eine Schwerkraftwechselwirkung ist. Ja, haben Sie vergessen, stimmt's? Haben Sie vergessen, ja, ich weiß. So was vergisst man schon mal. Wenn man an der Schwerkraft was verändert, dann ändert sich alles. Es ändert sich vor allen Dingen dann nämlich der Radius der Bahn des Planeten. Der Planet käme näher an den Stern heran, er müsste. Weil nämlich die Planetenbahn ja eine Gleichgewichtskonfiguration ist. Die eine Kraft zieht nach außen aufgrund der Rotation, die andere Kraft, die Schwerkraft des Sterns, hält die Planeten auf der Bahn. Würde ich also an der Schwerkraft was verändern, würde sich zum Beispiel das System der um die Sonne herum würde schrumpfen. Nicht nur das, die Milchstraße würde schrumpfen. Und wenn die Schwerkraft zu stark wäre, dann könnte es sogar passieren, dass das eben noch in unserem Universum expandiert, ja, dass dieses Universum eben gar nicht mehr weiter expandieren würde, sondern wieder in sich zusammenfallen würde. Man hat also keine Chance. Machen wir noch eine andere Geschichte. Nee, machen wir das Elektron ein bisschen schwerer. Oder machen wir die Ladung ein bisschen stärker. Jedes Mal ändern sich die Eigenschaften des Universums dramatisch. Jedes Mal verändern sich die Eigenschaften des Universums in der Art und Weise, dass am Ende keine Lebewesen mehr rauskommen. Die Feinabstimmung des Universums ist ungeheuerlich gut. Also nicht nur, dass diese Kräfte, die da sein müssen, in der richtigen Reihenfolge sozusagen existieren müssen. Stellen Sie sich mal vor, können wir ja mal hier eben machen, stellen Sie sich mal vor, die starke Kraft wäre zu stark. Können Sie sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, stimmt's? Ja, ich sag's Ihnen. Am Anfang, in den ersten 3 Minuten des Universums, entstand ja Wasserstoff und Helium. Die ersten beiden Elemente des Periodensystems, ne? Wasserstoff und Helium. Wenn die starke Kraft zu stark gewesen wäre am Anfang, und sie ist ja konstant übrigens, zeitlich konstant, dann wären zum Beispiel ein Wasserstoffatom mit einem anderen Wasserstoffatom zusammengestoßen, die hätten zusammengehalten, es wäre ein Diproton entstanden. Das würde bedeuten, es würde überhaupt keinen Wasserstoff geben im Universum. Da aber Wasserstoff der Brennstoff für die Sterne ist, wäre eine leicht, nur eine etwas zu starke Wechselwirkung innerhalb der Atomkerne, hätte sofort dazu geführt, dass es überhaupt keine Wasserstofffusion geben würde. Unglaublich, unglaublich. Das geht noch weiter. Wir können sogar Randbedingungen, wir können sogar Bedingungen stellen an den Beginn des Universums. Wie weit kann dieser Beginn des Universums von den Parametern, die wir heute beobachten, zum Beispiel die Expansion, eigentlich abweichen? Ja? Haben wir da irgendeine Möglichkeit? Wieder zeigt sich, dass die Welt offenbar ein Ganzes ist. Wir können da nichts ändern, ansonsten würde die Welt entweder, das Universum würde entweder zu schnell expandieren, es hätte keine Möglichkeit, Galaxien zu bilden, weil die Expansion des Raumes schneller wäre als der Kollaps unter der eigenen Schwerkraft, oder das Universum würde in sich selbst zusammenstürzen. Das heißt, die Frage, warum fliegt nicht alles auseinander, kann nur von Lebewesen gestellt werden in einem Universum, in dem die Bedingungen für die Existenz dieser Lebewesen auch erfüllt sind. Und dann stellt sich heraus, dass tatsächlich Lebewesen in einem Universum ja nur dann existieren können, wenn ein Universum expandiert. Denn nur dann ist das Universum kalt genug, dass einige Bereiche im Universum, zum Beispiel Planeten in dem Fall, ja, die zwar Energie von ihren Sternen aufnehmen, diese Energie des Nächtens aber auch wieder abstrahlen können. Das Universum ist deswegen so kalt und so groß, weil es schon so alt ist. Es ist überhaupt kein Wunder, dass nicht alles auseinanderfliegt im Universum, denn wenn heute alles auseinanderfliegen würde, dann wäre das schon früher so gewesen und es würde uns überhaupt nicht geben. Das ist das Irre. Wir können also aus unserer eigenen Existenz in diesem Universum, können wir Bedingungen an das ganze Universum stellen, wie es sein muss, damit es überhaupt zu Lebewesen kommt. Also das finde ich eine der erstaunlichsten Entdeckungen, ja, dass man ganz, ja wie soll ich sagen, ganz egozentrisch aus seiner eigenen Existenz etwas darüber aussagen kann, wie die Welt insgesamt sein muss. Denn sonst wäre man nicht da. Ja. Aber wie ich immer sage, man muss sich nicht darüber wundern, dass die Katze da ihre Löcher im Fell hat, wo sie ihre Augen hat. Aber man sollte sich vielleicht darüber wundern, dass es überhaupt Katzen gibt.